Der nächste Morgen kam schneller als erwartet. Geschlafen hatten sie beide nicht besonders gut. Und nun saßen sie müde in ihrem Klassenraum und lauschten halbherzig den Ausführungen der Mathematiklehrerin, da sich ihre Gedanken mit der letzten Nacht beschäftigten. Erst gegen Mittag, im gemeinsamen Essenssaal, fanden sie die Gelegenheit, darüber zu sprechen. Ich werde heute den ganzen Nachmittag schlafen. Ich bin so müde. Dieses Klopfen hat mich bis in den Schlaf verfolgt. Du kannst doch jetzt nicht an Schlafen denken. Wir müssen nachher unbedingt noch einmal in den Keller und uns den Raum Hallo, ansehen. Hallo, ihr beiden. Darf ich mich zu euch setzen? Natürlich, Emma. Und? Fährst du über die Ferien zu deinen Eltern? Ja, wie immer. Sag mal, ich habe von Beth gehört, dass ihr gestern in den Keller wolltet. Sie faselte irgendetwas von einem Geheimnis, dem ihr auf der Spur seid. Ich hab's mir doch gedacht, dass Beth ihren Mund nicht halten kann. Vermutlich weiß es schon die halbe Klasse. Nein, nein. Sie meinte, sie würde es nur mir erzählen. Was habt ihr denn im Keller gemacht? Uns ist schon mehrere Male aufgefallen, dass Mrs. Bingle mitten in der Nacht in den Keller ging. Und dieses Mal haben wir uns dort unten einfach so lange versteckt, bis sie schließlich kam. Boah, ist das gruselig. Mich würde niemand in den Keller bekommen. Da soll es spuken, hat einmal Mr. Bradley gesagt. Deshalb traut sich auch kaum jemand dahin. Wir haben sie dabei beobachtet, wie sie mit jemandem gesprochen hat. Ich glaube aber, dass sich außer ihr niemand im Kellerraum befand. Und deswegen müssen wir noch einmal runter, Mary Ann. Heute Nachmittag achtet sowieso niemand auf uns. Die meisten fahren ja sowieso über die Ferien zu ihren Familien. Mrs. Bingle wird doch bestimmt wieder einige ihrer Lieblinge zum Bahnhof fahren. Da ist Beth. Da können wir den Trubel gut nutzen. Hallo Beth, hier sind wir. Komm zu uns. Schön, dass ihr mir einen Platz freigehalten habt. Du siehst traurig aus. Was ist mit dir? Ach, meine Eltern haben mir geschrieben. Mein Vater hat immer noch keine neue Arbeitsstelle gefunden. Nein. Dadurch haben sie einfach nicht das Geld, mich über die Ferien zu sich kommen zu lassen. Wie? Die Fahrt wäre einfach zu teuer. Das bedeutet, dass ich hierbleiben muss. Dabei hatte ich mich schon so auf meinen kleinen Bruder gefreut. Dann geht es dir wie Mary Ann und mir. Wir sitzen auch hier fest. Seht mal, da ist Mrs. Bingle. Die sieht aber heute schlecht aus. Mir läuft richtig ein Schauer über den Rücken, wenn ich sie so sehe. Ein Glück, dass wir heute keinen Unterricht bei ihr haben. Nun erzählt aber mal, was ihr letzte Nacht erlebt habt. Gut, aber erzählt es nicht wieder überall herum.